Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: der alte Mann und noch mehr zornisches, lyrisches von Neil Young. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Ellmann. Thankful for my my children and my faithful wife. Hitchhiker, eine späte Retrospektive von Neil Young über seine Drogenerfahrungen, zu finden auf seinem letzten Album Le Noise, das nur aus Youngs Gitarre und seiner Stimme besteht. Den Rest fügte Produzent Daniel Lanois, bekannt auch unter anderem durch seine Arbeit mit U2, mit seinen Effektgeräten hinzu. Ein mutiges Album, das dann trotz seiner Verweigerung an kommerzielle Strukturen, vor allem in Kanada, bis fast an die Spitze der Charts geschossen ist. Darin war Young ja immer besonders gut. Immer wenn der Zeitgeist ganz woanders war oder irgendeine Strömung die Oberhand gewann, wie Ende der 70er Punkrock, war Young auf einmal mit seinem Beitrag zur Stelle, vor allem sein berühmtes Zitat des Sex Pistols Sängers Johnny Rotten im Song Hey Hey My My. Neil Young aus den 60er Jahren als Teil von Buffalo Springfield und dem großen Hit Mr. Soul. Dieser Song interpretiert Young noch einmal auf seinem Album Trance, das von vielen Young-Fans als das schlechteste Album seiner Karriere bezeichnet wurde. Young arbeitet hier mit Vocoder und Elementen von Synthpop sehr zum Schrecken seiner Anhänger. Doch während das Album wirklich einige scheußliche Songs parat hat, so finden sich doch so Stücke wie Sample and Hold, die heute eigentlich viel mehr Sinn machen, wie als damals 1982, als sie erschienen sind. Thank you. 1987 erzählte Neil Young einem Interviewer, dass das Album Time Fades Away zu den schlechtesten Alben gehört, die er je gemacht hat. Aber das Konzept, auf einer nicht endenden Tour in 1973 neue Songs mit einer wechselnden Band direkt live aufzunehmen, hatte etwas sehr Mutiges. Und hört man sich unter diesem Aspekt heute nochmal das Album an, so kann man diese Art musikalische Ziellosigkeit auch heute noch erahnen. Doch die Atmosphäre von Songs wie Last Dance muss damals schon für die Hippies ziemlich verstört, muss damals die Hippies schon ziemlich verstört haben und hätte prima als Soundtrack für den Film Apocalypse Now, der 1979 in die Kinos kam, gepasst. No! Man hätte für diese Sendung auch prima Songs aus Neil Youngs umfassendem Katalog auswählen können, die nach Country Music und eingängigem Folkrock klingen. Alben dieser Art hat Young auch zu Genüge gemacht und ist damit nach wie vor erfolgreich. Und ich finde den Lee Young, der immer wieder gern als Vater des Grunge zitiert wird, viel interessanter. Und mit dem Selbstmord Cobains, Kurt Cobains, schloss sich ein Kreis. In seinem Abschiedsbrief zitierte Cobain einen Neil Young-Text und vice versa gab es mit dem Album, dem Titelstück Sleeps with Angels, eine Art Nachruf an Cobain von Neil Young selbst.

Der vielleicht seltsamste Song aus Neil Youngs Repertoire zu finden auf dem Best-of-Album Decade, der Youngs Schaffensperiode von 1966 bis 1976 berücksichtigt. Broken Arrow ist eine Art Film in Musik. Ich hätte mir viel mehr so kleine abstrakte Klanggemälde von im Laufe seiner Karriere von Neil Young gewünscht. Aber solche Songs blieben die Ausnahme. Auch von kurzer Dauer war die erneute Zusammenarbeit mit Stephen Stills, mit dem Young schon zu Buffalo Springfield-Zeiten gespielt hat. In 1976 erschien Long May You Run, das einzige Album der Stills Young Band, und der einzige wirklich erwähnenswerte Song meiner Ansicht darauf ist Youngs Fountain Blue mit einem wirklich unglaublichen Gitarrensolo, das schon fast den darauffolgenden Punkrock erahnen lässt. Die allererste Neil Young LP, die einfach nur Neil Young heißt, ist bemerkenswert, ist jedoch viel verspielter als folgende Alben und will sich vom Sound von Buffalo Springfield wegbewegen. Es gibt richtige Perlen auf dem Album, unter anderem What Did You Do to My Life? distance as she tumbled by. Veteran of a race that should be over, can you hear her sigh? With wings to fly, she rolls along, doing it wrong. Oh, I've loved her so long. Mellow Marmind, einer der wohl prägnantesten Stücke von Tonight's the Night Album. Hören wir kurz vor dem Ende nochmal einen Song vom neuesten Album von Neil Young, das er zusammen mit Daniel Lanois, Zotter, der Zungenbrecher, produziert hat. Eine Stimme, eine Gitarre und ein paar seltsame Effekte. Le Noise ist wirklich konsequent. Es ist, als würde man nur die Essenz Neil Young hören. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Neil Young ging. Bei mehr als 35 Alben kann man tagelang Musik von ihm spielen. Ich hoffe, meine persönliche Auswahl hat Ihnen gefallen. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die Filmmusik, die Young für den Jim Jarmusch-Film Dead Man eingespielt hat. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss. Thank you. Thank you.